eine weiße Lilie in blaue Tropennacht. Sie hat einem fremden Seemann das große Glück gebracht. Er nahm, was sie an Schönheit ihm schenkte, und kam später dann nie mehr zurück. Nun welkt eine weiße Lilie in blaue Tropennacht. Sie träumt von dem fremden Seemann, den sie so reich gemacht. Aho, ahia, aho, aho, ahi, aho, ahia, des Seemannes Braut ist die See. Ahoa, ahoa, ahoa.